Strich macht deine Schwester dick und Versace nur deine Mutter schick. Zum Wohlstand gehört dein Mercedes dann und dein Gummipimmel ist nicht gleich ein Mann. Oder was glaubst du? Handy, Kohle in der Tasche und Champagner trinkt man aus einer Magnum-Flasche. Der Haarstyle ist für per Katalog bestellt und der Männertag immer auf einen Donnerstag fällt. Dein Pimmel steht das erste Mal in Chemie. Susi fasst ihn an, wie sonst nie. Dröte zog in dein Gesicht und diesen Tag vergisst du nicht. Oder was glaubst du? Erste Freundin, zu wenig Geld und mit dem Fahrrad ist man nun mal nicht der Held. Markenklamotten besitzt du nicht und dein Bart will nicht sprießen in deinem Gesicht. Bei der dritten Flasche Bier bist du halb tot und Zigaretten bereiten dir Atemnot. Deine Hosen vom Polenmarkt sind und du bist immer noch Mamas Lieblingskind. Du wolltest all das ändern und so nahm es seinen Lauf. Dass sich irgendjemand endlich mal beachtet, schlitzest du dir die Pulsader auf. Was hast du nur gedacht? Meinstest du, dass es dann besser wär? Und du dein bisheriges Leben wegschmeißt mit dem Satz, ich will nicht mehr. Weißt du, die Zeit ist grausam, nimmt keiner mehr Rücksicht, wie's dir geht. Weil's auch dem Freund auf der Straße nicht interessiert, ob dein Leben noch steht. Drum bleibt immer treu. Dein Weg ist dein Ziel. Lebe einfach deine Träume. Lebe gut und lebe viel. Drum bleibt dir immer treu, bleibt dir immer treu. Dein Weg ist dein Ziel, dein Weg ist dein Ziel. Lebe einfach.